Herzen, das Filmkraut. Wenn du mal wieder über den Tellerrand schaust, hilft dir dabei ach so, Beggerfest. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beggerfaust, ein Schnupperkurs voller Musik. Wir begrüßen die Hörer an den Endgeräten, ob Radio, Podcast, Handy, Laptop, Walkman, Discman, alle sind eingeladen, sich jetzt mit ihren ganzen Familien und Freunden zu versammeln und um Neues zu entdecken. Wenn ich sage wir, meine ich meinen stets gut gelaunten und heute leicht alternden Kollegen Ronny. Hallihallo, Elias. Ich freue mich, wieder dabei sein zu können zu unserer Sendung zum Thema Musik und Alter. Ja, wie, also dann gleich erstmal die Frage, wie alt fühlst du dich heute eigentlich? Ich fühle mich nicht alt. Also vielleicht so 25. Tatsächlich? Ja. Also ja, ja, das doch. Ist ja schon fast wieder so weit, dass du Nein. dich zum Rauchen verstecken musst. Nein, alles gut. Also ich will dir mal was sagen. Ich habe mich heute früh gefühlt wie ungefähr 40, 50, Mitte 50 vielleicht, weil mein Rücken so unfassbar wehgetan hat beim Aufstehen. Und nachdem ich dann noch mit meinem Hund eine Runde gelaufen bin und das Knie hat angefangen weh zu tun, dachte ich, vielleicht bin ich auch schon in dem Alter, wo langsam mal über eine Knieprothese nachgedacht da werden müsste. Da merkt man den Verfall, nicht wahr? Das ja. kommt irgendwann. Es kommt irgendwann. Aber ob wir wollen wie, oder nicht. Wie stoppen? Wir können es nicht stoppen. Wir können es nicht stoppen. Aber es ist auch okay. Es ist, glaube ich, auch okay, alt zu werden. Also, also meine Oma pflegte stets zu sagen, eine neue Knieprothese ist wie ein neues Leben. Schalalalalala. Genau, aber lass uns zu unserem Thema zurückkommen. Ja, Musik bitte. Und Alter. Musik und Alter. Und wie immer fangen wir natürlich mit ein paar Definitionen an. Beziehungsweise wollen den Begriff erstmal einführen. Und ich habe mich mit dem Thema Alter beschäftigt und ich dachte, es war ja so ein Gedanke, den du hattest, das Alter mal aufzugreifen als Thema. Und ich dachte mir, das ist relativ einfach, aber das Thema ist sehr facettenreich. Ich glaube, von seitens der Theorie ist es schon ziemlich schwierig und auch musikalisch, was man da alles reininterpretieren und aufbauen kann. Ja, genau. Es ist ein sehr interessantes und sehr breites Thema und ich denke, wir geben unser Bestes, wie immer, alles in diese eine Stunde reinzupacken. Richtig. Deswegen gehen wir jetzt wieder über zum Lexikon-Teil. Richtig. Lexikon mit Ronny. ja, Alter spielt in ganz vielen verschiedenen Bereichen eine Rolle. Also zum Beispiel in der Psychologie, die beschäftigt sich mit dem Alter, die Philosophie natürlich auch und Medizin. Ganz klar, also wir leben in einer alternden Gesellschaft, wie man immer so schön gesagt bekommt und da spielt natürlich die Medizin eine große Rolle und ja, das Ganze in der Literatur und in der Kunst aufzugreifen, ist auch nichts Neues. Ja? Also Alter erstreckt sich eigentlich ja durch die ganze Bandbreite gesellschaftlichen Lebens. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bezeichnet eigentlich Alter? Was soll das eigentlich sein? Was ist das für ein Lebensabschnitt? Oder ist es überhaupt ein Lebensabschnitt oder ist es das komplette Sein? Ja, wir wissen es nicht. Doch, also ich hab hier so eine Definition gefunden. Und zwar ist das die Wikipedia-Definition? Die ist auch bei Wikipedia zu finden, ja, ja. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also finde ich auch nicht. Wikipedia ist. Aber uns haben die Lehrer der Schule immer vor Wikipedia gewarnt. Deswegen habe ich dann immer, geht bei mir so eine kleine Warnleuchte an im Hirn. Dann sagen wir jetzt allen unseren Zuhörern, prüft bitte alles nach, was ihr hier bei uns hört. Bitte nicht. Bitte glaubt nicht. Es nicht einfach so, sondern prüft es. Ja, also nichtsdestotrotz, kommen wir mal dahin. Das Alter wird gemeinhin als die Zeit bezeichnet vom mittleren Erwachsenenalter bis zum Tod. Und ich habe dabei mit Erschrecken festgestellt, wenn wir mal so ein Durchschnittsalter von 80 Jahren annehmen, dann bin ich eigentlich mittlerweile an der Pforte zum zum Alter. Du bist noch nicht an der Pforte. Ich bin an der Pforte. Du hast vielleicht gerade die Eintrittskarte für Stadion gekauft, aber ja, sitzt noch nicht mal am Taxi, um dorthin zu fahren. Ich stehe mindestens schon an der Schlange. Also das muss man schon mal so sagen. Also geistig noch nicht, aber Aber die ja, andere ja. Seite ist, selbst wenn du schon in der Schlange stündest, wenn es auch so heißen mag, stündest. Das ist wunderschön gesagt. Dann hast du ja trotzdem den ganzen Lauf und die ganze Feier vorher, nachher noch alles vor hab dir. Habe ich alles noch vor mir. Und die Leute sind hier, du kommst ja jetzt erst in das Alter, wo du das Rennen beginnst und die Leute auf den Rängen toben mit den Ronny-Schildern und so. So also sieht es aus. Also du kommst ja jetzt quasi erst in die goldene Ära. So sieht es aus. Und du sprichst dir gerade was Gutes an, denn es gibt in unterschiedlichen Gesellschaften auch unterschiedliche Bezüge zum Alter. Ja, also es gibt Gesellschaften, in denen ist das Alter positiv besetzt. Es gibt Bezüge oder Gesellschaften, in denen ist das Alter negativ besetzt. Und positiv ist es zum Beispiel in Japan besetzt. Da gibt es einen Ehrentag für die Alten. Negativ war es in antiken Athen besetzt. Da wurden die Alten nämlich ausgegrenzt. Und gut, da war man ja auch mit 40 schon unfassbar alt wahrscheinlich. Ja, da müssen wir nachher nochmal schauen. Da habe ich noch was mitgebracht. Ich bin gespannt. Ja, an dich erstmal die Frage, was denkst du denn über unsere Gesellschaft? Glaubst du, dass hier die Alten geschätzt werden oder dass die Alten eher weniger geschätzt werden? Ich glaube, ich kann da wenig für unsere Gesellschaft sprechen, aber das, was ich sagen kann, ist, dass ich das Alter zu schätzen gelernt habe, da ich ja 3 Jahre mal auf einer gerontopsychiatrischen Abteilung gearbeitet habe. Das ist ja Psychiatrie Ü60 quasi. Da haben wir hier einen Profi sitzen. So mit Demenz und mit Altersdepressionen und sowas. Und ich muss sagen, es war eine wunderbare Zeit, weil es gab jeden Tag tollste Anekdoten und es war ein unfassbares, dankbares Miteinander. Ich glaube, es ist auch, ein unglaublicher Wissenspool, den man da so vor sich hat. Das stimmt, das stimmt. Also. Und auch da, als kleine Anekdote habe ich, als ich dann meinen ersten Bartflaum bekommen habe, den ich natürlich habe wachsen lassen, wie man das halt so macht, habe ich einen Zettel von einer Dame mit Rollator zugesteckt bekommen, auf der einen Seite stand, 3 Haare allein machen noch lang keinen Mann. Und auf der Rückseite des Zettels stand, die Frau ist eine Nuss, die geknackt werden will, wohl dem Mann, der Zähne hat. Oho. Und da kommt Kunst und Alter schon in meinem Berufsfeld sogar auf zusammen. Auf jeden Fall. Also das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Und zu diesem Thema mit Musik und Alter ist von meiner Seite her auch gesellschaftlich noch zu sagen, ich habe meine Prüfung auch dort auf der Station gemacht und habe dann quasi gesungen. Mit den Patienten dort. Wunderbar. Also und du schätzt das Alter. Ja, ich muss aber auch, es wäre auch geheuchelt, wenn ich jetzt nicht, also man wird ja auch bezahlt für seine Arbeit. Ja, das gut, muss man ja auch gut, ganz eine gewisse besser. Professionalität ist dann schon da, klar. Aber pass auf, wunderbare Geschichte. Meine Lehrerin hat übrigens nach der Prüfung gesagt, das Schöne an mir ist, dass ich nicht singen kann, aber ich singe durch. Das war ihre Aussage, nachdem ich mit den Rentnern gesungen habe. Und zum Abschluss meiner Prüfung habe ich mit 6 Rentnern das Rennsteiglied gesungen und bin schon fast geohrfeigt worden, als ich Text austeilen wollte, weil das schon fast Majestätsbeleidigung war. Und dann habe ich gesehen, was Musik und Alter verbindet. Die Geselligkeit, wo wir auch wieder dann beim Thema Gesellschaft sind, weil zum Rennsteiglied sind alle aufgestanden und haben ab der 2. Zeile angefangen und haben geweint, weil sie so viel positive Erinnerungen auf irgendwelchen Rennsteighütten und so damit das verbunden ist schön. Haben. Und da kommt Musik, Alter, Gesellschaft zusammen. Das ist schön. Also ich muss ja sagen, ich bin ja da eher so ein bisschen negativ eingestellt, denn ich glaube, dass das Alter in unserer Gesellschaft eher weniger anerkannt ist. Also ich glaube, beobachten zu können, dass wir in der Gesellschaft sehr viel tun, um dem Alter aus dem Weg zu gehen. Ja, also ich sag mal, im Fall vom Alter von Didi Hallerford mit seinen Sachen, die er jetzt aktuell so macht, probiere ich dem Ganzen auch aus dem Weg zu gehen. Ja, nee, ich meine das nochmal woanders. Ich meine zum Beispiel, wir lassen Falten wegmachen, ja. Wir versuchen, oder viele Leute versuchen, sich jugendlich zu kleiden. Also manchmal weiß man gar nicht, wenn man jemanden von hinten sieht, man ist dann richtig schockiert, dass dann plötzlich so ein alter Mensch vor einem steht, obwohl die Klamotten aussehen, als wäre er gerade durch H&M gelaufen. Ja? Also das finde ich spannend. Ach, aber ich denke, da sollte jeder, also das sind ja Sachen, da sollte sich ja jeder frei entfalten dürfen, von klein bis groß, finde ich. Da kann man sich natürlich frei entfalten. Ne? Also für mich ist das dennoch ein Zeichen. Wenn jemand sagt, er muss das Top tragen, obwohl vielleicht hier und da was lunzt, dann okay. Für mich ist das dennoch ein Zeichen, dass wir versuchen, dem Alter schon irgendwie aus dem Weg zu gehen. So, das ja, aber das hat ja Karel Gott schon vor 40 Jahren gesungen, für immer jung. Siehst du? Also da ging gecovert es doch, von Alphaville, glaube ich. Da ne? ging es doch los. Young. Forever Young, ja, auf jeden Fall, genau. Also es ist auf jeden Fall meine Beobachtung, dass ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft dem Alter weniger gut geht. Und ich habe dazu ein kleines Lied mitgebracht. Ich bin also, gespannt, weil bevor ich noch älter werde, bin ich gespannt auf neue Musik. Weil ich habe Sigur Rós mitgebracht und habe das Lied Hoppy Polla gefunden. Und da möchte ich vielleicht unseren Hörern nochmal den Tipp mitgeben, sich das Musikvideo mal anzuschauen. Denn ich habe das Video gesehen und sofort an unsere Sendung gedacht. Die Hauptdarsteller sind Erwachsene, nein, sind nicht Erwachsene, sind alte Menschen, die Klingelstreiche machen und durch die Straßen ziehen und Streiche aushecken. Und das fand ich einfach so schön. Es berührt Viel mich Spaß. Auf jeden Fall gerade jetzt schon im Hintergrund schon das Klavierstück mit deiner Stimme zu hören. Viel Spaß. Ich glaube, wir schmusen eine Runde. Bis gleich. Ja, das waren sie, die wunderbaren Sigur Rós. Für mich immer wieder wunderschön. Wunderschöne Musik. Allein der Titel des Stücks ist wunderschön. Ich kann ihn leider nicht übersetzen. Ich habe gesucht. Hoppy Polla. Hoppy Polla, ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Ich dachte, das ist sowieso eine Sprache für sich bei Sigur Rós. Nein, nicht auf diesem Album. Da haben sie tatsächlich auf Isländisch gesungen. Das ist Isländisch, ja, das ist Isländisch. Es gibt ein Album, da ist es wirklich eine Kunstsprache. Ich kann dir nicht sagen, wie das Album heißt. Das ist das mit den beiden Klammern. Das ist dein Fachgebiet. Ja, ganz also klar. Das mit den beiden Klammern. Das ist eine Kunstsprache. Hier singen sie wirklich Isländisch, aber ich habe keine Übersetzung gefunden. Sonst hätte ich das natürlich hier gerne noch zum Besten gegeben. Da ist gleich meine nächste Frage. In welchem Alter hast du denn angefangen, Sigur Rós zu hören? Puh. Wann habe ich angefangen, Sigur Rós zu hören? Ich würde sagen, vielleicht so mit 30. Mit 30, ja? Mit 30. Zu den Stufen in deinem Leben kommen wir später noch. Ja. Aber was ich nämlich und du ja auch, wie wir mittlerweile mitbekommen haben, gefunden haben, ist eine schöne Studie, die aussagt, dass man im Alter keine neue Musik mehr hört und dass daraufhin begründet auch sämtliche Comebacks in dieser Welt stattfinden, weil angeblich der Mensch ab 35 seinen musikalischen Horizont nicht mehr erweitert, sondern eher dort stehen bleibt, wo er ist und eher die Sachen von früher wieder rauskramt. Er sehnt sich wieder zurück und dann kommen die alten Kamellen wieder hoch und wir werden mit komischen Comebacks und Revivals und hast du nicht gesehen, überflutet. Es gibt ja durchaus auch Sachen, wo das durchaus Sinn gemacht hat, ein Comeback zu feiern, wie zum Beispiel bei Blur, muss ich ganz klar sagen, das Album, war es letztes Jahr, als Blur ihr Comeback gefeiert, oder es ist schon wieder 2 Jahre her, ist ja auch egal auf jeden Fall, da hat sich's mal gelohnt. Und es war gut? Ja, war ein schönes Album. Das, was ich sagen muss, ist, also wer für sich auch sehr viel Glück hatte mit seinem Comeback, ist Udo Lindenberg, der ja nach 20 Jahren Durststrecke auch nochmal richtig durchgestartet ist. Das stimmt. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch den Heino erwähnen, nicht wahr? Hat Heino auch ein Comeback? Oder ich glaube, der ist schon immer da. Das ist wie Roberto Blanco. Ich weiß nicht, aber Heino hatte doch dieses, ich singe jetzt Musik von jungen Menschen für junge Menschen und ist dann da so ganz... diese Reiberei-Geschichte irgendwie. Ja, nun ja. Also ich muss sagen, ich fand... diese Studie ganz spannend irgendwie, weil es bedeutet für mich, ich habe meinen musikalischen Horizont erreicht. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Eigentlich schade, aber ich erkenne das einfach mal nicht so an und ich muss immer gestehen, ich liebe es, neue Musik zu entdecken. Aber da meine Frage, wann hast du denn das letzte Mal neue Musik entdeckt? Die Frage überrollt mich jetzt gerade. Siehst du? Die Studie, übrigens von Spotify, glaube ich, war die Studie, hat anscheinend recht. Nein, ich denke nochmal drüber nach und ich werde es Ich werde es nachher noch zum Besten geben. Okay, okay. Wir haben jetzt so viel über das Alter gesprochen, dass ich einen wunderbaren Test gefunden habe, der unfassbar aussagekräftig ist, auf der Focus Online Präsenz. Dann kann er nur gut sein. Und zwar erraten sie anhand deines Musikgeschmacks dein Alter. Mm. Ich habe den Test gestern gemacht und verrate dir aber erst zum Schluss, was bei mir rausgekommen ist, okay? Okay, machen wir jetzt den Test mit mir. Ja, ja, jetzt bist du dran und wir schauen mal, wie alt du bist. Weil dein Alter hast du ja bisher noch nicht verraten. Nein. Pass auf, wählen sie eine Boyband. Guns N' Roses, Jackson 5, Take That, Beatles, One Direction oder Backstreet Boys. Man merkt hier schon, der Test ist kaum manipulierbar. Natürlich die Jackson 5. Jackson 5, willst du? Ja. Okay. Dann die nächste Frage. Welcher Disney-Song sagt dir am meisten zu? Hakuna Matata, die Gummibärenbande, Let It Go von Frozen, Der ewige Kreis, König der Löwen, Unter dem Meer von Ariel oder Hey Ho von Schneewittchen? Also die Gummibären waren meine Zeit, aber da ich gerade im Moment mit meiner Tochter immer Frozen singen muss. Frozen. Ich muss immer Frozen singen. Das und von ist doch, daher, aber der sagt dir am meisten zu? Der sagt mir, ey, dann nehme ich die Gummibären, dann bleibe ich bei meinen Gummibären. Übrigens, Gummibären, Bande, sehr schön, Kalter Kaffee, Liedermacher Duo aus Erfurt, hat einfach den kompletten Text so gelassen und hat Gummibären mit Bundeswehr ersetzt und der Text ergibt trotzdem komplett Sinn. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Es ist unfassbar. Kalter Kaffee mit Bundeswehr, kann man mal gucken, reinhören, wunderbar. Ein schöner Tipp. Gummibärenbande, okay. Ja, ich nehme die Gummibärenbande. Mhm. So, welche dieser Sängerinnen weiß, wie gute Musik zu machen ist? Lady Gaga, Mariah Carey, Whitney Houston, Beyoncé, Adele oder Andrea Berg? Also da würde ich jetzt sagen, keine von denen fällt in meine Kategorie. Ähnlich ging es mir auch, aber Andrea Berg ist natürlich also ganz tolle Sachen gemacht. Ja, ich würde vielleicht vom künstlerischen Aspekt eher Lady Gaga nehmen. Tatsächlich? Ja, also mehr als Andrea Berg, ich bitte dich. Ja, aber auch mehr als Beyoncé. Beyoncé, keine Ahnung. Die ist Ahnung. Mit Jay-Z verheiratet. Ja gut, meine, das macht natürlich ja was her, aber ich nehme Lady Gaga. Ja, okay. Ja. Wissen Sie, wie der Text weitergeht? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne und dass die Menschen nicht so oft weinen und ein bisschen Freiheit, ein bisschen Freude oder für diese Erde, auf der wir wohnen. Ach so. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Ja, ich weiß, dass das Nicole ist. Ja, Nicole ist es schon mal. Für diese Erde, auf der wir wohnen. Auf dieser Erde, auf der wir wohnen. Für diese Erde, auf der wir wohnen. Nehme ich, mhm. Okay. Ihre Lieblingsliedzeile, jetzt wird es interessant. It's too late to apologize. Apologize. Von One Direction. I tell you what I want, what I really, really want. Ach, es ist auf jeden Fall ein unfassbar toller Satz, den ich mir tätowieren lassen würde. Ja, ich glaube, der ist wirklich gut. Ja, I tell ja you what I want, what I really, really want. Dann Hit Me Baby One More Time. Mm, auch sehr gut. Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus, come and rock me, Amadeus. Auch schön, könnte man eigentlich direkt über den anderen schreiben. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Oder Yippie Yippie Yeah, Krawall und Remi Demi. Komm schon. I tell you what I want, what I really, really want. Nein, Hit me, baby, one more time. Der danach. Amadeus. Ja, genau, ich nehme Falco. Falco? Ja, ja. Eine absolute Ikone. Aber, glaube ich, auch schon sehr früh gestorben. Und ich glaube sogar auf Dominikanische Republik, glaube ich, beim Autounfall. Ah, da bin ich raus. Ja, ganz großer. Vor allem jetzt wieder aufbauend auf die österreichische Musikszene baut er jetzt gerade auf dieser ganzen Sache wieder auf. Ja, kann man auch. Also kann man machen. Und der erste deutschsprachige Rapper übrigens bei Amadeus. Bei der Kommissar. Der Kommissar. 1, 2, 3, ist es nichts dabei. Wenn ich Falco, der erste deutsche Rapper. Ja, also deutschsprachig ist ja Österreich. Dann bleibe ich natürlich bei Falco. Okay, wir machen weiter. Von welchem Künstler würden Sie in diesem Moment am liebsten Musik hören? Beatles, Selena Gomez, von niemandem, Ausrufezeichen, Bon Jovi, Katy Perry, Michael Jackson oder Britney Spears? Da ist wieder nichts für mich dabei. Was, Beatles? Ich nehme die Beatles einfach. Oder willst du von niemandem, ich dränge dich da, oder Bon Jovi? Ja, niemand, von niemandem, komm, der hier aufgeführt ist. Wenn ich deine Föhnfrisur so angucke, Bon Jovi. Von niemandem, der hier aufgeführt ist. Okay, von niemandem. Oh, hier, also das Bild, was jetzt gerade gezeigt wird, das kannst du ja nicht sehen, aber es ist ein Gerät, wo ein schwarzer Kreis in Vinyl gepresst auf einem CD-Spieler, der aber gar kein CD-Spieler ist, ich glaube, es ist ein Plattenspieler. Mhm. Habe ich schon mal von gehört. Haben Sie diesen Gegenstand schon einmal benutzt? Ein Plattenspieler? Ja, pass auf. Ich habe das schon mal gesehen. Nein, was soll das denn sein? Ja, natürlich. Sehr selten. Ich glaube, meine Oma hat sowas noch in ihrem Wohnzimmer stehen. Nein, natürlich habe ich. Ja, natürlich. Ausrufezeichen. Wissen Sie, wie der Text weitergeht? Doch manchmal träume ich nur von dir. A, denn ich wäre heute so gern bei dir. B, ich fühle mich so allein und wünschte, du wärst hier. Bitte sag, was muss ich tun, dass du mich hörst? Ich habe keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich nehme A. Doch manchmal träume ich nur von dir, denn ich wäre heute so gern bei dir. Ja, ja, das passt. Wunderschöner Reim. Ja, ja. Welches TV-Format bevorzugen Sie? Eurovision Song Contest, gar keins, Ausrufezeichen. Willkommen bei Carmen Nebel, die ultimative Chartshow, Deutschland sucht den Superstar, The Voice of Germany, die Hitparade oder X-Faktor. Bitte, Oliver Geisen, die ultimative Chartshow. Wenn der, dann bleibe ich bei gar keins. Eurovision Song Contest. Eurovision Song. Ja. Wählen Sie eine Girlband. Spice Girls, Destiny's Child, Bananarama, Tic Tac Toe oder No Angels. Komm. Ja, die Spice Girls, hey, natürlich. Hey, Mr. Wichtig, der Text ist ja wohl nicht richtig. Nicht Tic Tac Toe? Nein, ich nehme die Spice Girls. Okay. Die Spice Girls. Die waren einfach nur super. Oh, errechnet. Jetzt wird's interessant. 87. Wir denken, dass sie 60 Jahre oder älter sind. Ja, genau, so sieht's aus. Erschreckenderweise endlich kam bei ist mir es rausgekommen, raus. Ja? Ja, das ist kein Witz. Also, liebe Zuhörer, ihr seht, Fokustests unbedingt empfehlenswert. Ja, das weiß ja da gar keiner, wie alt wir tatsächlich sind. Also, das muss natürlich, man ja auch mal 60, sagen. Wir haben es doch gerade hier auf beide offenbart. 60 plus und beide deswegen habe ich noch einen Hit mitgebracht. Bitte. Den wir jetzt spielen. Pudis, wenn ein Mensch lebt. I tell you what I want, what I really, really want von Die Pudis. Ein klasse Hit. Sehr, sehr großer Hit. Sehr, sehr großer Hit. Haben die Spice Girls in den 90er Jahren gecovert, wissen die wenigsten. Das Original von Die Pudis. Ganz toll. Ganz tolles Musikstück. Ein toller Hit. Und aber sag mal, wie alt sind denn die Pudis mittlerweile? Ich kann dir es nicht sagen. Ich habe als ich das Lied rausgesucht habe, sogar gesehen, die haben dieses Jahr ein neues Live-Album rausgebracht aus dem Admiralspalast, glaube ich. Okay. Also sie scheinen noch aktiv unterwegs zu sein. Ja, ich denke, 60, die 70. Haben. Ich denke, die haben auch noch ihre Fanbase. Also da. Die Pudis waren ja schon ziemlich angesagt immer. Muss man tatsächlich sagen, ja. Und von daher. Großen Respekt. Nicht alle Lieder sind so toll gewesen, also jedenfalls für mich nicht, aber das von eben war schön. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Alter. Ja, wie lang dürfen wir denn auf Radio sein, auf Sendung sein? Ja. Wie hoch ist unsere Quote? Ja, ich werde mal schauen. Also ich hab mich zum Thema Lebenserwartung mal ein bisschen informiert und ein paar spannende Zahlen gefunden. Also es gibt wohl eine Sterbetafel und aus dem Jahre 2008, 2010 war die Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen in Deutschland lag die bei 77 Jahren und 6 Monaten. Bei einem neugeborenen Mädchen hingegen bei 82 Jahren und 7 Monaten. Also das heißt, die Damen haben ein paar Jahre länger zu leben. Und warum? Tja, warum? Zu Recht. Warum? Das kann sein. Weil das Frauen kann sein. Die Welt definitiv besser machen als Männer. Ja, das denke ich doch auch. Deswegen, die 5 Jahre gebe ich gerne ab. Ja, also mir fällt sofort Margaret Thatcher ein. Und, aber das jetzt nur am Rande, da reden wir später mal drüber. Mir fällt sofort Roseanne ein. Okay. Super Sitcom aus den 90ern. So unterschiedlich sind da unsere Gedanken, ja, zu dem Thema Frauen. Na gut. Und dadurch, dass wir häufig darüber reden, früher war alles besser, das ist ja auch so ein Spruch, den wir gerne mal im Thema, beim Thema Alter unterbringen müssen, habe ich noch mal ein paar Zahlen zur durchschnittlichen Lebenserwartung aus dem Jahre 1871 mitgebracht. Und die lag, also da lag die Lebenserwartung eines Jungen bei 35 Jahren und 7 Monaten. Es ist wenig. Es ist, in 130 Jahren aber hat sich unser Alter quasi verdoppelt, also unsere Lebenserwartung verdoppelt. Das würde auf jeden Fall erklären, warum ich mich heute früh so alt gefühlt habe. Tja. Weil damals wäre ich es halt auch wirklich gewesen. Damals wärst du es gewesen. Heute bist du ein junger Spund. Kann man so sehen. Beeindruckend, beeindruckend. Also ja, also wir sehen, die Zahlen deuten darauf hin, unsere Gesellschaft bzw. die Menschen unserer Gesellschaft werden immer älter. Und ich bin bei meiner Recherche auf ein Fach gestoßen, das ist mir vorher noch nie untergekommen. Und zwar die Geragogik. Die Geragogik. Ja. Die Geragogik. Das sind Häuser in Gera, die zur Gotikzeit entstanden sind. So könnte man es sehen. Es ist wohl Geriatrie, nicht wahr? Und Gogik, Pädagogik, es ist quasi die Alterspädagogik. Richtig, ja, richtig. Was ich ziemlich spannend finde, denn wenn die Gesellschaft durchschnittlich nur 35 Jahre alt wird, braucht man sowas nicht. Ne? Aber wenn wir wie wir 77, 82 Jahre im Durchschnitt werden kann, dann macht es vielleicht durchaus Sinn, dass wir Leute beschäftigen, die sich darum kümmern, wie kann man im Alter lernen? Ja, beziehungsweise Dinge erhalten, wahrscheinlich letztendlich auch. Richtig. Und ja, fand ich ganz spannend. Ich habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Da werde ich mich mal einlesen, einfach aus Just for Fun. Ich kann dir noch einige gute Anekdoten aus dem Krankenhaus erzählen. Also privat dann mal. Da freue ich mich sehr drauf. Kleine Geschichte noch am Rande. Eine Patientin mit, ich glaube, Mitte 80 kriegt am Morgen das Becherchen, um zu sagen, um mit den Worten, dass sie noch Wasser abgeben muss, quasi Urin, um nochmal so dies und das zu testen. Ja, ja, klar. Am Nachmittag gibt sie, das ist wirklich wahr, gibt sie das Becherchen ab und es ist Kaffee drin und sie sagt, sie habe die Wasserflasche nicht aufgekriegt. Das war so unfassbar süß und hat mich mit Freude erfüllt. Ich finde das schön. Ich finde das schön. Das ist so, ach, ja, da geht einem doch das Herz auf. Hast du ein Musikstück, was dieses wollig warme Gefühl gerade noch ja, also am Leben gerade, weil wir immer älter werden, ein kleiner Appell an unsere Jugend. Ein Lied von Pulp, einer Band, die ich wirklich sehr gerne höre und die wir eigentlich nur von Disco 2000 kennen oder Common People. Ich habe ein Lied mitgebracht. Help the Aged. Dann hören wir mal rein. Viel Spaß. Ja, Help the Aged von der wunderbaren Band Pulp. Leider auch schon nicht mehr existent. Sie sind wahrscheinlich auch dem Alter zum Opfer gefallen. 2002 bereits aufgelöst. 2002 aufgelöst? 2002 aufgelöst. Von wann war das Lied, was wir gerade gehört haben? Auch irgendwann aus das kann ich dir jetzt... Hört sich so an, ein bisschen wie 90er Alternative Rock. Ja, ich glaube, es ist auf dem Album This is Hardcore drauf und das wäre dann aus dem Jahre 1998 gewesen. Okay, okay. Ja, ja, genau. Das hört man der Musik auf jeden Fall an. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und apropos 98, kommen wir nun wieder zu einer weiteren Kategorie des Quiz. Sehr schön. Heute, interessanterweise, 90er Jahre Stars und was sie heute machen. Ich habe mich belesen und habe geschaut, was die so großen One-Hit-Wonder aus den 90er Jahren heutzutage machen. Und du musst erraten, ob das wirklich stimmt, was ich dir wieder einmal erzähle, oder ob es völliger Quatsch ist und aus meinem Gehirn kommt. Ich sage Dschungelcamp. Das wäre mir zu einfach. Also Dschungelcamp kann ja jeder nachvollziehen. So. Also kann ja jeder gucken, wie er will. Also ich gucke es nicht, aber pass auf. Als erstes habe ich Captain Jack. Pass auf, bekannt dadurch. Kennst du noch? Na, ja, ja. Auch ein ganz heißer Anwärter in Uniform. Großer Künstler. Das ist ganz großer Künstler, pass auf. Frankie G. Frankie G. So hieß er. Hat 2002 einen Schlaganfall gehabt und lag einige Wochen im Krankenhaus. Hat das allerdings überlebt, hat dann im Anschluss sein Comeback gefeiert, 2003. 2005 ist die Band wieder komplett auseinandergebrochen, mangels Erfolg. Und 2008 ist er dann an Hirnbluten verstorben. Und Captain Jack tourt bis heute, weil er einfach ersetzt wurde. Nee. Glaubst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das hast du dir ausgedacht. Nee, ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr? Ist wirklich wahr. Ist der originale Captain Jack ist 2008 gestorben und wurde dann im Anschluss ersetzt durch die Plattenfirma und Captain Jack tourt weiter. Captain Jack tourt weiter. Ja. Er ist unsterblich geworden. Also der wahre Captain Jack tourt wahrscheinlich oben irgendwo im Himmel. Nicht schlecht. Aber Wahnsinn, oder? Also ich finde, bei Kraftwerk hat das Style, wenn die Roboter durch die Gegend ziehen, aber bei Captain Jack. Na gut. Es zeigt aber wieder mal, wie austauschbar das ganze Pop-Genre ist. Diese ganzen Retortenkünstler sind, das stimmt. Als nächstes Aqua. Pass auf, Aqua kennst du vielleicht auch noch. Pass auf, mit diesem Hit. Kennst Happy du Girl? Ja, klar. Kennt man, ne? Leider. Aqua. Haben nach mehreren Comeback-Versuchen, warte ich lass nur mal kurz anlaufen, weil mir gefällt jetzt gleich der Part, wenn der Mann richtig einsteigt. Pass auf. Also das ist so Musik, da muss ich sagen, da wünsche ich mich sofort an Pool irgendwo im All-Inclusive-Hotel, dass ich mit Cocktail mit den Füßen ein bisschen hin und her wippe und der Animateur gerade wieder aufruft, 16 Uhr, Water Gym, 17 Uhr Beachvolleyball. Und dann wird die Musik wieder aufgedreht. Das ist super. Das und genau da fühle ich mich in den Wald zurück. Da ruft meine mich der Wald von raus Urlaub. Hier. Aber pass auf, Aqua. Aqua hatten ja wirklich nur Barbie Girl und danach noch mäßigen Erfolg mit Dr. Jones, sind danach in der Versenkung verschwunden, haben zweimal noch probiert, ein Comeback zu starten, sogar bis 2011. Dann allerdings haben sie sich überlegt anscheinend, was sie sonst noch anstellen könnten und mit ihrem Namen machen, weil ein gewisser Bekanntheitsgrad war ja da, haben daraufhin in Buenos Aires einen Wasserpark eröffnet, der aber 2015 aufgrund einer Insolvenz schon wieder schließen musste. Es ist eine ganz traurige Geschichte. Soll ich jetzt raten oder ich sage jetzt einfach ja? Sagst du, das stimmt? Hast du jetzt so schön rübergebracht. Das habe ich mir ausgedacht. Das hast du dir ausgedacht? Das habe ich mir wirklich ausgedacht. Okay. Aqua haben ihre letzte Single 2011 rausgebracht und die ist so gefloppt und seitdem weiß man nicht, was die Künstler heute machen. Die Armen. Okay, pass auf. Als nächstes habe ich den Sänger bzw. den Kopf der Band Echt. Kennst du Echt noch? Ja. Kim Frank, Frontmann. Mit ihrem größten Hit. Du trägst keine Liebe in dir. Ja, hätte ich jetzt nicht sofort drauf getippt, aber kenne ich. Hm? Auch damals, glaube ich, in Deutschland so die größte Band, die es in den 90ern gab, so die durch die Bravo und durch die Verkaufszahlen sowas von an die Decke geschossen sind. Hier hören wir den jungen Kim Frank. Aber gut, pass auf. Pass auf, der Sänger Kim Frank von Echt versuchte sich zuerst an einer Solokarriere, die allerdings missglückte. Im Anschluss hat er angefangen, Musikvideos zu drehen und Regie dabei zu führen und das sogar so erfolgreich, dass zu seinen Kunden heute Udo Lindenberg, Mark Foster oder auch Andreas Burani gehören. Der Schlagzeuger Florian Sump ist als Rapper Chimpansen an den Start gegangen und damit aber auch nicht so ganz hochgekommen und ist aber mittlerweile in der Kinderband Deine Freunde, die wirklich große Erfolge feiern und nachmittags Konzerte spielen vor 4.000, 5.000 Leuten, wo Eltern dann mit ihren Kindern nachmittags hingehen, weil das so Kinder-Hip-Hop ist und alles völlig, alle sich in den Armen liegen und sich völlig freuen. So, jetzt bist du wieder dran. Stimmt. Also, dass der junge Mann sich da nicht hat unterkriegen lassen und dann nochmal eine Karriere versucht hat, würde ich sagen, stimmt. Ja, ist tatsächlich wahr, bei beiden. Stimmt. Und er ist jetzt ein großer, erfolgreicher Regisseur. Also ja, groß. Ja, also er macht wirklich, also muss man ja sagen, auch wenn man vielleicht die Musik nicht mag, aber Andreas Burani und Mark Foster gehören, glaube ich, schon zu denen, wo Universal auch genügend Geld übrig hat für ja, Musikvideos. Und ja. Udo Lindenberg, glaube ich, sowieso. Das denke ich auch. Also, aber schön. Also, ja, interessant. Ne? Ja. Als nächstes habe ich Tic-Tac-Toe. Hm. Tic-Tac-Toe, pass auf. Was ist dein Lieblingshit von Tic-Tac-Toe? Habt ihr nicht, ich finde die Scheiße gemacht oder sowas? Genau. Da sind wir schon dabei. Das waren nämlich die drei frechen Gören, die auf den Jungs dann am Schulhof Paroli geboten haben. Und für alle, die schon der Pubertät waren, die fanden die dann schon alle heiß und alle Mädchen fanden das ja sowieso gut. Und das war auch ein Riesending damals. Auch Verkaufszahlen jenseits von Gut und Böse gab. Bis zu dieser legendären Pressekonferenz, wo sie sich getrennt haben. Aber pass auf, heute, ne? So. Lee ist die hatte so Rasterzöpfe, das war so ein bisschen die Frontfrau, ja. Die wilde Göre. Die hat 2009, also wirklich 10 Jahre später oder sowas, nachdem sie auch 48 Mal probiert haben, ihr Comeback zu zelebrieren, eine Ausbildung gemacht zur Sicherheitskraft und hat dann das letzte Mal in der Öffentlichkeit ist sie aufgetaucht, als sie 2011, kann sogar sein, dass sie das heute noch macht, im Kölner Zoo am Kassenhäuschen sitzt und Karten abreißt, beziehungsweise die Leute eben also reinlässt. Das ist doch ein ehrbarer Job. Ja, ich sage gar nichts dagegen, aber wo sind die Millionen hin? Aber gut, wer weiß, vielleicht ob die Band damals überhaupt Millionen bekommen hat. Man weiß es nicht. Ja. Aber ist wahr oder eher nicht? Nein, ich glaube nicht. Ist tatsächlich wahr. Ist tatsächlich ja, wahr. Ist tatsächlich wahr. Hat ihre Mille versenkt und. Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich bin mir auch unsicher, ob die wirklich jemals wirklich Geld verdient ja, haben, weil das war sein, die goldene die, Zeit der Plattenfirmen. Dass die im Plattenstudio geblieben sind. Ja, ja. Als nächstes habe ich Lucy Electric. Kennst du noch? Auch ja, eine freche Göre, ja. Hat er auch einen Hit, pass auf. Das war die Zeit der frechen Gören. Weil ich ein Mädchen bin, ja, ja, von ja, Lucy ja, ja. Electric. Grandioses Video, alles bunt, alles Flower Power und sie sitzt einfach nur auf der Schaukel mit einem riesen Zylinder und singt, weil ich ein Mädchen bin. Das war noch Kunst. Auf jeden Fall. Aber pass auf, Lucy Electric, heute. Wir hören nochmal kurz rein. Ich hätte eigentlich schon wieder Lust, das Lied komplett zu hören. Es nimmt mich gerade schon voll mit. Oh Mann. Aber pass auf, Lucy Electric, heute. Heute ist sie als Fetischmodel unterwegs für Latexwäsche, aber ich weiß nicht, ob nur für Beate Use oder auch für andere, aber auf jeden Fall findet man im Internet aufreizende Bilder von der heutigen Lucy Electric, die sich in Lack und Leder gibt, um damit die Verkaufszahlen zu erhöhen. Also dadurch, dass die ja schon immer so ein freches Mädchen war, würde ich sagen, ja, das stimmt. Ist auch tatsächlich wahr. Ist nicht dein Ernst. Ist wirklich wahr. Verrückt. Und als letztes habe ich noch Oli P. Kennst du noch Oli P? Großer Star von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ja, dann stimmt. Einer der Rapper. Stimmt, und, stimmt. Sein größter Hit, Flugzeug im Bauch. Gecovert von Herbert Grönemeyer. Er rappt darin. Der Beat ist schon sehr gangstermäßig unterwegs und gleich hören wir auch, wie hart er einsteigt. Es war zu jener Zeit, wir hatten wieder mal Streit. Da standst du an der Tür, wolltest zurück zu mir. Ich sagte klar. Hat auch dieses Single, ich weiß gar nicht wie oft verkauft, einfach nur durch die Präsenz bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ist das Ding natürlich weggegangen wie warme Semmeln. Und Oli P. heute. Oli P. hat sich dann entschlossen, nachdem das ganze Musik- und gute Zeiten, schlechte Zeiten-Ding durch war, dass er endlich mal was Normales machen möchte. Und er ist in die Kölner Südstadt gezogen, um etwas ruhiger zu leben und hat dort einen Laden aufgemacht für Hundezubehör und Hundefutter, was ausschließlich aus Bio und aus organischen Erzeugnissen besteht. Mit seiner Frau zusammen. Nee, glaube ich nicht. Ist wirklich wahr. Ich habe gerade leider vergessen, wie der Name war des Ladens, aber er hat auch ein wunderschönes Wortspiel. Und er hält sich, also der Laden muss tatsächlich auch wirklich gut laufen. Also Und er macht das wirklich mit Leib und Seele, weil er absoluter Hundefanatiker ist. O-Ton, hier in der Südstadt fühlen wir beiden Berliner uns total zu Hause. Und es kommen viele Hunde in den Laden, die ich knuddeln kann. Das ist einfach perfekt für mich. Hat er tatsächlich so gesagt. Da geht mir doch gleich das Herz auf. Es ist wunderschön, ja. Oder? Es ist wunderschön. Ach, Olli. Aber wie wir da jetzt gehört haben, in den 90er Jahren war wenig Mainstream so im deutschen Bereich mit Rock. Es war eher alles, hatte sehr elektrolastige Züge, so aufgeblasen, Autotune. Aber deswegen will ich jetzt ein bisschen die Stimmung brechen und habe ein Rock'n'Roll-Lied mitgebracht. Ach, wie schön. Von Kraftklub. Kraftklubs erstes Lebenszeichen, damals zu jung für Rock'n'Roll. Es geht darum, wie es ist, dass unsere Eltern eigentlich schon alles vor uns erlebt haben und wir eigentlich jetzt in die Röhre gucken, weil alles schon mal da gewesen ist. Viel Spaß. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem das war Kraftklub mit Zu Jung aus dem Album, ich glaube, von 2011 mit K. Also ich muss ja sagen, ich kenne Kraftklub gar nicht, aber es ist doch... Ich glaube, es ist nicht deine Musik, weil es ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel Hip-Hop drin für dich, oder? Ja, ein bisschen zu viel Hip-Hop ist das. Also ich mag es dann doch ein bisschen mehr rock'n'rollig, ja. Vielleicht bin ich doch schon zu alt. Nee, das glaube ich nicht, aber die Sache ist halt ganz einfach die, das, was mich damals sehr fasziniert hat, war, dass auf einmal eine Band diesen Indie-Sound mit Hip-Hop gemischt hat und auf Konzerten einen blanken Abriss gestartet haben und das irgendwie bis heute so ihr Ding schön straight durchziehen und aber trotzdem immer noch sehr sympathisch wirken, obwohl alle drei Alben, glaube ich, auf Platz 1 gestartet sind. Ach, und ja. So, also trotzdem ganz entspannte Jungs, so was man immer so mitkriegt, also... Eine Band, angenehm, ja. die man ruhig verfolgen kann. Ja. Das ist angenehm. Ja, und wir kommen schon bald zum Ende, stelle ich mit erschreckend fest. Es ist schon wieder so. Ja. Die Stunde ist schon wieder fast vorüber. Vielleicht zum Ausklang noch eine kleine Geschichte. Wenn wir vom Alter reden, will ich uns einfach mal so ein kleines Ziel mitgeben. Ein Ziel ist immer ein gut. Ein Ziel, ja. Und ich habe mich mal umgeschaut, wie alt können denn Menschen werden? Und ich bin auf eine Rekordhalterin gestoßen. Also es ist wieder eine Frau, wie das vorhin schon angedeutet hat. Und immer noch zu Recht. Eine Französin. Das auch zu Recht. Jean-Louise Calment, ich kann es nicht aussprechen. Calamari. Ich weiß es nicht. Calment. Carmen Nebel. Eine Frau, die im Jahre 1875 geboren wurde und im Jahre 1997 starb. Das heißt, diese Frau ist 122 Jahre alt geworden. Interessant. Also 122 ist erstmal unfassbare Nummer. Unfassbar. Aber was ich auch mega interessant finde tatsächlich ist, dass die Frau quasi ja zu ihrer Zeit, als sie geboren wurde, mal eben, also fast, also man kann sagen, 3 bis 4 Mal so alt geworden ist, wie eigentlich ihre Lebenszeit hätte sein, so sieht es aus. Statistisch sein sollen. Und spannend ist dazu, diese Frau hat nie was für ihre Gesundheit getan und hat bis ins Alter von 115 Jahren geraucht. Sie hat nur mit dem Rauchen aufgehört, weil sie irgendwann erblindet ist und sich die Zigarette nicht mehr selbst anzünden konnte. Das ist unfassbar. Und sie hatte keinen Bock, jemanden zu fragen, ihr bei Zigarette anzünden zu helfen, und so hat sie aufgehört zu rauchen. Ja. Es gibt tatsächlich Menschen, die gibt's gar nicht. Die einfach alles überleben. Die gibt's gar nicht. Also ganz verrückt, ich dachte mir, das können wir gerne hier auch nochmal genannt haben. Es ist auf wirklich jeden spektakulär irgendwie. Ja, es gibt also so gut, aber irgendwann ist es auch da vorbei. Es ist irgendwann. Irgendwann ist es vorbei, aber. Ob mit Bier, Zigaretten oder ohne, das Leben wird wahrscheinlich mit dem Tod enden. So sieht es aus. Da müssen wir der Sache ins Auge. So sieht es aus. Schauen. Und so wie das Leben irgendwann endet, endet auch unsere Sendung leider schon wieder. Ach, wie schade. Wir bedanken uns auf jeden Fall für alle Hörer des Podcasts und der Radiosendung auf Radio Frei, unserem Heimatkanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dafür, dass wir auf Radio Frei auch unsere Sache machen dürfen, nach wie vor, muss man auch sagen, dass wir den Sendeplatz mit unserem kleinen unnützen Wissen geschenkt bekommen. Das ist sehr schön. Als letztes, und auch nochmal zu erwähnen, Podcast natürlich bitte abonnieren, mit ganz tollen 5-Sterne-Bewertung bewerten, dass wir weiter damit ein bisschen man nichts nach oben verpasst gehen, natürlich, ne? Das ein bisschen verbreiten, so dass wir vielleicht mehr Gehör finden und uns irgendwann sogar Studiotechnik leisten können. Das wäre verrückt. Die funktioniert. Das wäre verrückt. Wobei heute, muss ich sagen, waren wir eigentlich wirklich heute waren schon wir sehr ganz gut. ordentlich unterwegs. Und wir hören jetzt zum Schluss noch ein Lied, wo wir jetzt die älteste Frau hatten. Johnny Cash, Ain't No Grave. Ach, den mag ich ja auch, den Johnny. Ja. Und auch da zum Abschluss nochmal eine kleine Anekdote. Johnny Cashs Frau, die ihn ja immer gestützt hat, ist, ich glaube, im April gestorben und er ist im Juni nachgekommen, weil er einfach nicht ohne sie sein konnte. Ja, und dieses Album, wie ich weiß, ist posthum erst erschienen und ich finde, seine alten Alben sind wirklich, die haben sowas Tragisches irgendwie, sowas Da ist ja auch Hört Schweres. Und so, das sind ja diese American Man Alben, ich glaube, es sind 5 Platten oder 6. Richtig. Aber 6 ganz Platten, toll. Glaube ich. Kann man auf jeden Fall alle 6 Platten holen, sich unbedingt anhören. Und euch viel Spaß jetzt mit Johnny Cash. Passt auf euch auf da draußen. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you...